Kleines Diktat zur Sprachgeschichte. Viele Wörter der deutschen Sprache stammen aus der germanischen Zeit. Zum Beispiel Winter oder gut oder Schiff. Sie kennen viele dieser Wörter aus dem Englischen. Viele andere Wörter aber kommen aus dem Lateinischen oder Griechischen und gehen auf die Zeit der Kolonialisierung eines Teils Germaniens durch die Römer oder auf die Christianisierung zurück, zum Beispiel Fenster, Mauer oder auch die Nase und der Kohl. Diese Wörter schreibt man ganz normal, wie andere deutsche Wörter auch. Vor allem im Humanismus sind viele neue Wörter in die deutsche Sprache gekommen, die eigentlich griechisch, auch lateinisch waren, Wörter wie Bibliothek, Philosophie, Theologie, Hypothese, Apotheke, Rhetorik folgen speziellen orthografischen Regeln. Typisch sind TH und PH. Oft sind Wörter aus dem Ausland als Spezialvokabular nach Deutschland gekommen. Aus dem Französischen kommen die Wörter Turnier, Abenteuer, Visier, das Vokabular der Romane, Armee, Offizier, die Wörter Perücke oder Mode und natürlich Champagner, Limonade und Soße. Wichtig ist das 18. Jahrhundert. Die preußische Aristokratie sprach Französisch und natürlich die Besetzung durch Napoleon. Aus dem Italienischen kamen im 14. und 15. Jahrhundert die Ausdrücke Konto, Kredit und Netto, im 17. und 18. Jahrhundert Violine, Intermezzo und Adagio und in unserem Jahrhundert natürlich Pizza, Avocado und Mafia. Es gibt auch hier Alt- und Neuimporte, spazieren und kontrollieren, schreiben sie fast wie ein echt deutsches Wort. Razzia sieht hingegen noch ganz italienisch aus. In all dieser Zeit, vom Mittelalter bis zur Nazizeit, hat auch die jiddische Sprache Einfluss auf das deutsche Vokabular gehabt. Die Nazis selber haben jiddische Worte, allerdings gegen die Juden, benutzt. Und auch heute noch können sie Wörter wie Schickse, Mischpoche, Mischugge oder Chutzpe hören oder lesen. Den größten Einfluss hat in unserem Jahrhundert die englische Sprache. Vom Teenager über Party zum T-Shirt, solange es die Mauer gab, allerdings nur in der westlichen Hälfte. In der DDR hieß es zum Beispiel nicht Plastik, sondern Plaste.